Schlagzeug, Pango Fleischgrill. Der Phantomgitarre, Senior Tonno Fleischgrill. Und unser geschätzter Sänger, der einzig wahre, der großartige Pater Osram Fleischgrill. Weiße Rose.